Wenn du siehst, dass das Rind eines deiner Volksgenossen oder ein Stück seines Kleinviehs sich verlaufen hat, so sollst du ihnen deine Hilfe nicht versagen, sollst sie vielmehr deinem Volksgenossen zurückbringen. Wenn aber dein Volksgenosse nicht in deiner Nähe wohnt oder du ihn nicht kennst, so sollst du das Tier in dein Haus aufnehmen, und es soll bei dir bleiben, bis dein Volksgenosse es sucht, dann gib es ihm zurück. Ebenso sollst du es mit seinem Esel und ebenso mit einem Kleidungsstücke von ihm machen, überhaupt mit allem, was einem von deinen Volksgenossen verloren geht oder ihm abhanden kommt und was du findest. Du darfst ihm deine Hilfe nicht versagen. Wenn du den Esel oder das Rind eines deiner Volksgenossen auf dem Wege zusammengebrochen daliegen siehst, sollst du ihnen deine Hilfe nicht versagen. Vielmehr sollst du das Tier mit ihm wieder auf die Beine bringen. Eine Frau soll keine Männerkleider tragen und ein Mann keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der solches tut, ist für den Herrn, deinen Gott, ein Greuel. Wenn dir bei einer Wanderung ein Vogelnest auf irgendeinem Baume oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern zu Gesicht kommt und die Vogelmutter auf den Jungen oder den Eiern sitzt, so sollst du nicht die Vogelmutter samt den Jungen nehmen. Lass vielmehr die Mutter fliegen und nimm dir nur die Jungen, damit es dir wohlgehe und du lange lebest. Wenn du ein neues Haus baust, so sollst du ein Geländer an deinem Dache anbringen, damit du keine Blutschuld auf dein Haus bringst, wenn jemand von ihm abstürzen sollte. Du darfst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Gewächsen bepflanzen, damit nicht der volle Weinbergertrag, sowohl die Anpflanzung, die du gemacht hast, als auch der Ertrag des Weinberges dem Heiligtum verfalle. Du sollst nicht mit einem Ochsen und einem Esel zusammen ackern. Du sollst kein Zeug von verschiedenartigen Stoffen anziehen, das Wolle und Leinen zugleich ist. An den vier Zipfeln deines Obergewandes, womit du dich umhüllst, sollst du dir Quasten anbringen. Wenn ein Mann eine Frau geheiratet und mit ihr ehelich gelebt hat, dann aber ihrer überdrüssig wird und ihr schandbare Dinge, die nichts als Worte sind, zur Last legt und sie in üblen Ruf bringt, indem er sagt: Diese Frau habe ich geheiratet, aber als ich mich ihr nahte, habe ich die Zeichen der Jungfräulichkeit nicht an ihr gefunden. So sollen die Eltern der jungen Frau die Zeichen der Jungfräulichkeit der jungen Frau nehmen und vor die Ältesten der Ortschaft an das Tor hinausbringen. Dann soll der Vater der jungen Frau zu den Ältesten sagen: Ich habe meine Tochter diesem Manne zur Frau gegeben, aber er ist ihrer überdrüssig geworden und legt ihr nun schandbare Dinge, die nichts als Worte sind, zur Last, indem er behauptet: Ich habe an deiner Tochter die Zeichen der Jungfräulichkeit nicht gefunden. Und hier sind doch die Beweise für die Jungfräulichkeit meiner Tochter. Und sie sollen dabei das betreffende Stück Zeug vor den Ältesten der Ortschaft ausbreiten. Hierauf sollen die Ältesten jener Ortschaft den Mann ergreifen und ihn züchtigen. Auch sollen sie ihm eine Geldstrafe von 100 Silberschekeln auferlegen und diese dem Vater der jungen Frau geben, weil er eine israelitische Jungfrau in üblen Ruf gebracht hat. Auch soll sie ihm als Frau angehören, die er zeitlebens nicht entlassen kann. Wenn aber jene Behauptung »Es ist kein Zeichen der Jungfräulichkeit bei der jungen Frau gefunden worden« auf Wahrheit beruht, so soll man die junge Frau an den Eingang ihres Vaterhauses führen und die Männer der betreffenden Ortschaft sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat, indem sie in ihrem Vaterhause Unzucht trieb. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Wird ein Mann im Ehebruch mit der Ehefrau eines anderen ertappt, so sollen sie alle beide sterben, der Mann, der sich mit der Frau vergangen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel wegschaffen. Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau mit einem Manne verlobt ist und jemand sie innerhalb der Ortschaft trifft und ihr beiwohnt, so sollt ihr sie beide zum Tore der betreffenden Ortschaft hinausführen und sie zu Tode steinigen. das Mädchen deshalb, weil sie in der Ortschaft nicht um Hilfe geschrien hat, und den Mann deshalb, weil er die Braut eines anderen entehrt hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Wenn aber der Mann das verlobte Mädchen auf dem Felde angetroffen und sie ergriffen und ihr beigewohnt hat, so soll der Mann, der ihr Gewalt angetan hat, allein sterben. Dem Mädchen soll man nichts tun, sie hat sich kein todeswürdiges Verbrechen zu Schulden kommen lassen. Denn es verhält sich in diesem Falle ebenso, wie wenn ein Mann einen anderen überfällt und ihn ums Leben bringt. Er hat sie auf dem Felde getroffen. Wenn das verlobte Mädchen auch geschrien hätte, so würde doch niemand sie gerettet haben. Wenn ein Mann ein Mädchen, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, antrifft und sie ergreift und ihr beiwohnt und man sie dabei ertappt, so soll der Mann, der ihr beigewohnt hat, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben und sie soll ihm als Frau angehören. Zur Strafe dafür, dass er sie entehrt hat, darf er sie zeitlebens nicht entlassen. Niemand darf eine Frau seines Vaters heiraten und überhaupt nicht die Bettdecke seines Vaters aufdecken. Keiner, dem die Hoden zerquetscht oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden. Kein Bastard darf in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden. Nicht einmal das zehnte Geschlecht der Nachkommen des Betreffenden darf in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden. Kein Amoriter und Moabiter darf in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden. Nicht einmal das zehnte Geschlecht der Nachkommen von ihnen darf jemals in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden. Deshalb, weil sie euch auf eurer Wanderung, als ihr aus Ägypten auszoget, nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen sind. Und weil sie Biliam, den Sohn Beos aus Petor in Mesopotamien gegen dich in Sold genommen haben, um dich zu verfluchen. Aber der Herr, dein Gott, wollte Biliam nicht erhören, sondern der Herr, dein Gott, verwandelte dir den Fluch in Segen. Denn der Herr, dein Gott, hat dich lieb. Sei niemals, solange du lebst, darauf bedacht, ihnen etwas Gutes oder eine Liebe zu erweisen. Einen Edomiter sollst du nicht verabscheuen, denn er ist dein Bruder. Einen Ägypter sollst du nicht verabscheuen, denn du hast als Gast in seinem Lande gewohnt. Kinder, die ihnen geboren werden, dürfen bei ihnen erst im dritten Geschlecht in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden. Wenn du gegen deine Feinde ausziehst, so sollst du dich vor allem Ungehörigen hüten. Ist ein Mann unter dir, der infolge eines nächtlichen Begegnisses unrein geworden ist, so soll er aus dem Lager hinausgehen. Er darf nicht in das Lager hineinkommen. Gegen Abend soll er dann eine Waschung an sich vornehmen und darf hierauf bei Sonnenuntergang ins Lager zurückkehren. Auch sollst du außerhalb des Lagers einen bestimmten Platz haben, wohin du austreten kannst. Und unter deinen Geräten sollst du einen Spaten haben, mit dem du, wenn du draußen deine Notdurft verrichtest, ein Loch graben und deinen Unrat wieder bedecken sollst. Denn der Herr, dein Gott, zieht inmitten deines Lagers einher, um dich zu erretten und deine Feinde dir preiszugeben. Darum soll dein Lager heilig sein, damit er nichts Hässliches bei dir wahrnehme und sich von dir abwende. Einen Sklaven, der sich vor seinem Herrn zu dir gerettet hat, sollst du seinem Herrn nicht ausliefern. Er soll bei dir in deiner Mitte wohnen, an dem Orte, den er in einer deiner Ortschaften erwählt, wo es ihm gut dünkt. Du sollst ihm keine Schwierigkeiten machen. Unter den Töchtern der Israeliten soll es keine geweihte Dirne geben, und unter den Söhnen der Israeliten soll es keinen geweihten Buhler geben. Du darfst keinen Hurenlohn und kein Hundegeld infolge irgendeines Gelübdes in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Denn ein Greuel für den Herrn deinen Gott sind sie alle beide. Du sollst von deinen Volksgenossen keinen Zins verlangen, weder für geliehenes Geld, noch für gelieferte Lebensmittel, noch für irgendetwas anderes, was man gegen Zinsen verleihen kann. Von einem Ausländer magst du dir Zinsen zahlen lassen, nicht aber von einem deiner Volksgenossen, damit der Herr, dein Gott, dich bei all deinen Unternehmungen segne in dem Lande, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde leistest, so säume nicht, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es sicherlich von dir fordern, und du würdest dir eine Verschuldung aufgeladen haben. Unterlässt du es aber, Gelübde zu leisten, so ziehst du dir dadurch keine Verschuldung zu. Nur was deine Lippen ausgesprochen haben, musst du halten und ausführen, weil du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast, was du mit deinem Munde ausgesprochen hast. Wenn du in den Weinberg eines deiner Volksgenossen kommst, so magst du Trauben nach deinem Begehren essen, bis du satt bist. Aber in dein Gefäß darfst du keine tun. Wenn du an das Kornfeld eines deiner Volksgenossen kommst, so magst du Ehren mit der Hand abpflücken. Aber eine Sichel darfst du nicht an das Getreide eines deiner Volksgenossen legen. Wenn jemand eine Frau nimmt und die Ehe mit ihr vollzieht, später aber sich nicht mehr zu ihr hingezogen fühlt, weil er etwas Hässliches an ihr entdeckt hat, und er hat ihr einen Scheidebrief geschrieben und ihn ihr eingehändigt und sie aus seinem Hause entlassen? Wenn sie also aus seinem Hause weggegangen ist und die Ehe mit einem anderen Manne vollzogen hat und der zweite Mann ihr ebenfalls abgeneigt wird und ihr auch einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr einhändigt und sie aus seinem Hause entlässt, oder wenn der zweite Mann, der sie geheiratet hat, stirbt, so darf ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie unrein geworden ist. Denn das würde ein Greuel in den Augen des Herrn sein, und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbbesitz geben will, nicht mit Sünden beladen. Wenn jemand erst kurze Zeit verheiratet ist, so braucht er nicht mit dem Heere ins Feld zu ziehen, und keinerlei Verpflichtung soll ihm auferlegt werden. Er soll ein Jahr lang für sein Haus frei sein und seine Frau erfreuen, die er geheiratet hat. Man darf nicht die Handmühle, und zwar den oberen Mühlstein, pfänden, denn damit würde man das Leben zum Pfande nehmen. Wird jemand dabei ertappt, dass er einen von seinen Volksgenossen von den Israeliten raubt und ihn gewaltsam als Sklaven behandelt oder ihn verkauft, so soll ein solcher Menschendieb sterben. Denn du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Nimm dich bei der Erkrankung an Aussatz in Acht, dass du aufs Sorgfältigste alle Weisungen befolgest, die euch die levitischen Priester erteilen werden. Verfahrt sorgfältig so, wie ich ihnen geboten habe. Denke daran, was der Herr, dein Gott, an Miriam unterwegs bei eurem Auszuge aus Ägypten getan hat. Wenn du deinem Nächsten ein Darlehen von irgendwelchem Betrage gewährst, so sollst du nicht in sein Haus hineingehen, um ihm ein Pfand abzunehmen. Nein, du sollst draußen stehen bleiben, und der Mann, dem du geliehen hast, soll das Pfand zu dir herausbringen. Und wenn er ein dürftiger Mann ist, so sollst du dich nicht mit seinem Pfande schlafen legen, sondern ihm vielmehr das Pfand bei Sonnenuntergang zurückgeben, damit er sich in seinem Mantel schlafen lege und dich segne. Dann wird dir das als Gerechtigkeit vor dem Herrn, deinem Gott, gelten. Bedrücke keinen dürftigen und armen Tagelöhner, der zu deinen Volksgenossen oder zu den Fremden gehört, die bei dir in deinem Lande, in deinen Ortschaften leben. Noch an demselben Tage sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe noch die Sonne darüber untergeht. Denn er ist arm und sehnt sich danach. Er würde sonst vielleicht den Herrn gegen dich anrufen und du hättest eine Verschuldung auf dich geladen. Väter sollen nicht wegen einer Verschuldung ihrer Kinder getötet werden und Kinder sollen nicht wegen einer Verschuldung ihrer Väter getötet werden. Ein jeder soll nur wegen seines eigenen Vergehens getötet werden. Du sollst das Recht eines Nicht-Israeliten und einer Waise nicht beugen und das Kleid einer Witwe nicht pfänden. Du sollst vielmehr daran gedenken, dass du selbst ein Knecht in Ägypten gewesen bist und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, so zu verfahren. Wenn du beim Abernten deines Feldes eine Gabe auf dem Felde vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Sie soll den Fremdlingen, den Waisen und den Witwen gehören, damit der Herr, dein Gott, dich bei allem, was du unternimmst, segne. Wenn du deine Ölbäume abklopfst, sollst du hinterher nicht noch Nachlese an den Zweigen halten. Was an Früchten noch übrig ist, soll den Fremdlingen, den Waisen und den Witwen zugute kommen. Wenn du die Lese in deinem Weinberge hältst, sollst du hinterher nicht noch eine Nachlese vornehmen. Was an Trauben noch übrig ist, soll den Fremdlingen, den Waisen und den Witwen zufallen. Denn du sollst daran gedenken, dass du selbst ein Knecht in Ägypten gewesen bist. Darum gebiete ich dir, so zu verfahren.